Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Gott segne dieses Wort. Effektiv beten. In diesem Bibelvers hier aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament lernen wir mehr über effektives Beten. Und wichtig ist zu verstehen, dass eben das Gebet eines gerechten Menschen, ja, das ist also bedeutet jemand, der Jesus, dessen Herzen Jesus Christus zugewandt ist und der in seiner persönlichen Beziehung wächst, ja, mit unserem Herr Jesus Christus, wer auch immer das ist, ja. Und wichtig ist zu verstehen, dass wir, wenn wir beten, dass wir nicht nur für uns selber beten, sondern eben auch für andere, ja. Also wir können anderen Menschen unsere Schuld bekennen, ja, das ist schon richtig. Wichtig ist aber, dass Nummer eins, dass wir zu Jesus Christus kommen, wenn wir Sünde begangen haben, und uns zuallererst Jesus Christus zu wenden. Ja, das ist im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Lest das nochmal nach. Also es ist ganz wichtig, dass wir zuerst zu Christus kommen und als reuige Sünder ihm bekennen, welche Sünden wir begangen haben. Damit geht's los. Und beten, wie gesagt, es gibt keine, effektives Beten ist kein Ritual oder dass man irgendwie denkt, viele Worte, die man spricht, dass es dann irgendwie besser ist als was anderes. Es ist eine Herzensangelegenheit, ja. Und unser Jesus hilft uns durch sein Wort in der Bibel mit dem effektiven Beten. Und wichtig ist, wir können also für uns beten und besonders auch für andere Menschen beten, ja, auch wie wir hier lesen im Jakobusbrief, dass für andere Menschen, andere Leute, die Jesus Christus folgen, beten, sehr, sehr wichtig und auch dankbar sind, ja, dass wir Dank ausdrücken und ja, und auch mit Jesus sprechen. Wichtig ist zu verstehen, dass Gott zu allen Zeiten mit uns spricht und daher ist es wichtig, wenn wir beten, egal wie wir das nun machen, ist, dass wir eben auch zuhören, dass wir in einem ruhigen Ort sind, dass wir gefasst sind und ruhig sind und auch ein Gebet sprechen, mit Jesus Christus sprechen und eben aber auch zuhören durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht. Ja, das ist wichtig, das Zuhören, also still sein und zuhören. Und also es ist unabdingbar, dass man eben alles Fernseher, Musik, Video und alles ausschaltet und alle anderen Hindernisse, ja, das würde uns hindern, effektiv zu beten. Also beten und dann auch ganz ruhig zuzuhören. Und wenn wir nicht genau wissen, was wir beten sollen, können wir auch den Heiligen Geist bitten, für uns zu beten. Ja, die Bibel sagt uns das auch, das können wir auch noch nachlesen in der Bibel, dass der Heilige Geist das auch für uns tun kann, weil wir manchmal gar nicht wissen, was wir beten sollen. Und auch können wir, wenn wir nicht wissen, überhaupt wie es richtig losgeht mit Beten, können wir Jesus Christus fragen, uns zu helfen. Lieber Jesus, hilf mir doch bitte mit dem Beten. Ich weiß nicht, wie ich beten soll oder wie ich loslegen soll oder wie auch immer. Und da haben wir schon ein Gebet und Jesus Christus hilft uns. Das sind Gebete, da hilft uns unser Herr Jesus sehr, sehr gerne. Und ein paar Hinweise zum Gebeten, effektives Beten. Wir tun gut daran, nochmal ins Matthäus-Evangelium zu gehen. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 5 bis 15. Da hilft unser Herr Jesus, uns zu verstehen, was effektives Beten ist und auch was es nicht ist. Ja, sehr, sehr wichtig. So als Hinweis, das muss man nicht, das kann man als Muster nehmen, muss man aber nicht. Aber es hilft uns zu verstehen eben, wie wir effektiv beten können. Und dann eben auch im Johannesevangelium Kapitel 17 schauen, wie unser Jesus Christus betet für sich selber, für die Jünger zu seiner Zeit und eben auch für alle Menschen. Das ist ein super Gebet und auch als Muster, als Beispiel, das kann uns Hinweise geben. Also liest das mal durch, Johannes Kapitel 17. Und wie gesagt, Gebete sind sehr individuell. Und es gibt da kein Ritual, was man folgen muss, dass Gott uns irgendwie besser zuhört oder nicht. Gott hört uns zu allen Zeiten zu. Ja? Und schau doch mal nach. Im Alten und Neuen Testament sind verschiedene Gebete von anderen Menschen. Moses, König David, ja, im Psalter, in den Psalmen. Das sind Gesänge, das sind Gebete auch, die man, da könnt ihr auch noch viel, viel mehr lernen. Eben auch besonders, wie Gott wirkt und wie Menschen über Menschen lernen, deren Herzen Jesus Christus, nämlich Gott, zugewandt sind. Und ja, und vieles mehr, viele andere Beispiele von Gebeten in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. So vieles da zum Entdecken. Also, geht mal rein und das hilft uns dann mit effektivem Beten. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns zeigst, wie wir effektiv beten können. Und dass du uns ja aufzeigst, wofür wir beten sollen und können und das Wie, das ist gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir zu dir kommen, tagtäglich in Gebet und in deinem Wort, lieber Herr Jesus, und dass du uns hilfst, effektiv zu beten und dass du uns den Weg zeigst und was du vorhast in unserem Leben, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und besonders uns hilfst zu verstehen, dass du für jeden Menschen, egal wer es ist, Mann oder Frau, jung und alt, jung und Mädchen, egal wer es ist, dass du einen perfekten Plan hast, Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen, alle, die als reuige Sünder zu dir kommen, Herr Jesus. Und das macht uns Mut und wir danken dir. Und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.